Dann ja, schönen guten Abend auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ja, auf einige dieser Fragen einzugehen, die Anne-Kathrin gerade schon vorgestellt hat und überhaupt sind einige Überlegungen zu einer feministischen oder queer-feministischen Lektüre der Kritik der politischen Ökonomie vorzustellen und hoffentlich auch hinterher dann zu diskutieren hier mit euch. Ja, die grundlegende Annahme, von der ich dabei ausgehe, ist, dass die Kapitalismusanalyse von Marx ein nach wie vor unerlässliches Instrument für feministische Gesellschaftskritik bietet. Also ich gehe davon aus, dass er uns ein Instrumentarium bietet, dessen wir uns nicht bedienen sollten, auch in einer feministischen Gesellschaftskritik. Marx rekonstruiert einen historischen Strukturzusammenhang, die kapitalistische Produktionsweise, und dieser Strukturzusammenhang gibt unserem in der Welt seine bestimmte Formen und Dynamiken vor und bringt bestimmte Hierarchisierungen und versachlichte Herrschaftsverhältnisse hervor. Mit seiner Analyse stellt Marx gewissermaßen eine begriffliche Visualisierung zur Verfügung, die es überhaupt erst möglich macht, diese gesellschaftlichen Verhältnisse eben als Zusammenhang zu erkennen und dadurch auch denkbar zu machen, dass diese gesellschaftlichen Verhältnisse verändert werden können, dass sie also Gegenstand kollektiver Bearbeitung und Gestaltung sein können. Und zwar einer Bearbeitung auch eben aus einer Perspektive feministischer Emanzipationsvisionen. Dass die marxische Analyse aber nicht einfach als Theorie unserer Gegenwart dienen können oder gar eine Anleitung für politisches Handeln darstellen, ist wahrscheinlich zumindest in der zugespitzt Zeit weitgehend unstrittig. So ist ja bekanntlich nicht zuletzt von Feministinnen schon seit langem darauf hingewiesen worden, dass beispielsweise die Problematik hierarchischer Geschlechterverhältnisse mit der marxischen Begrifflichkeit nicht ausreichend erfasst werden kann und auch aus anderen, also zum Beispiel aus postkolonialen Perspektiven, eine ähnlich lautende Kritik der Auslassung in der marxischen Theorie oder Begrifflichkeit geäußert. Ich will heute Abend argumentieren und damit schon eine Antwort vorwegnehmen, sozusagen auf eine Frage, die Anne-Kathrin gerade formuliert hat. Ich will heute Abend argumentieren, dass auf der analytischen Ebene, auf der Marx die Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise rekonstruiert, auch erstmal gar keine Aussagen über Geschlechterverhältnisse oder Heteronormativität möglich sind. Das, würde ich sagen, verweist aber nicht auf eine Leerstelle oder gar eine Lücke in der marxischen Theorie, sondern vielmehr auf eine Grenze dieser Analyse. Es ist eine bestimmte analytische Perspektive, die hat da ihre Grenze und die können wir nicht einfach füllen, indem wir da Geschlechter reinbringen. Die Geschlechtlichkeit der Subjekte sowie die Frage der individuellen Reproduktion der Menschen sind nicht das Thema oder der Gegenstand der marxischen Analyse. Auf der analytischen Ebene, auf der Marx die Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise rekonstruiert, können zwar bestimmte systematische Ausblendungen benannt werden, die höchst relevant sind im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse meinetwegen, die einfach gesagt da erstmal darin begründet sind, dass die Individuen in diesem Zusammenhang, den Marx betrachtet, nur als Arbeitskräfte interessant sind. Es kann aber auf dieser analytischen Ebene nicht weiter geklärt werden, wer diese Individuen sind, welche körperlichen und psychischen Bedürfnisse sie haben und in welchen Prozessen sie letztendlich zu Arbeitskräften werden. Im Vortrag heute Abend will ich in drei Schritten vorgehen. Ich will erst einmal ganz kurz auf die Ebene der Analyse bei Marx eingehen, also was ist sein Gegenstand meines Erachtens, um dann zweitens spezifische Probleme der Subjektivierung im Kapitalismus so ein bisschen herauszuarbeiten, die mit Marx eben greifbar oder deutlich werden, um dann drittens an den Grenzen der marxischen Perspektive auf diese Probleme der Subjektivierung andere wichtige Dimensionen ins Spiel zu bringen und hier die Verknüpfung von Marx-Analysen queer-feministisch zu erweitern, sagen wir mal so. Und dabei gehe ich vielleicht nicht ganz überraschend vor allen Dingen auf Butler und Foucault ein, jetzt in diesem Fall, oder auf Dimensionen, die sie mit ins Spiel bringen. So, also zum ersten Punkt die Frage von Marx' Gegenstand. Ein zentrales Anliegen der marxischen Kritik besteht meines Erachtens darin, ein bestimmtes Wissen um menschliche Subjektivität und damit um die Möglichkeiten kollektiver Gestaltungsmacht hervorzubringen. Die Arbeiterklasse soll als Subjekt der Geschichte erkennbar werden, um sie eben auf diese Weise aus der Unterwerfung unter vermeintliche Notwendigkeiten zu befreien oder ihnen die Sicht zu geben, die Vision zu geben, dass es möglich ist, sich aus dieser Unterwerfung zu befreien, beziehungsweise dass die Verhältnisse eben nicht notwendig so sind, wie sie sind. Der kritische Impetus dieser Rekonstruktion der gesellschaftlichen Bedingungen besteht also darin, vermeintlich sachliche oder naturwüchsige Bedingungen der politischen Ökonomie als Gegenstand kollektiver Bearbeitung in den Blick zu bekommen. Auf diese Weise lässt sich erkennen, dass es im Sinne emanzipatorischer Perspektiven nicht nur möglich, sondern vielmehr notwendig ist, immer auch über die praktische Gestaltung von Systemalternativen auf der Ebene der Produktionsweise nachzudenken. Und das, denke ich, ist eben auch im Hinblick auf feministische Visionen wichtig, dass das immer auch dazugehört, die Frage, wie sind auch die Produktionsverhältnisse umzugestalten. Marx' Gegenstand ist also die kapitalistische Produktionsweise als Strukturzusammenhang, und er argumentiert bei seiner Rekonstruktion dieser Strukturen auf einer Analyseebene, die keine Aussagen über konkrete historische Formationen zulässt. Das heißt also, ich verstehe diese Strukturanalyse der marxischen Kritik der politischen Ökonomie als eine begrifflich-theoretische Rekonstruktion einer bestimmten Dimension des Sozialen und nicht als eine substanzielle Theorie über eine konkrete Gesellschaft. Und um das mal mit einer Marx-eigener Metapher zu illustrieren, es geht hier um die nicht um die Gesellschaft, sondern um die Anatomie, um deren Anatomie. Das ist so die Metapher, die Marx benutzt, um das meines Erachtens auch zum Ausdruck zu bringen. Mit einer solchen begrifflich-theoretischen Rekonstruktion kann nicht der Anspruch erhoben werden, alle Phänomene der empirischen Wirklichkeit umfassend zu erklären, sondern es geht darum, bestimmte Strukturen erkennbar zu machen, die, solange sie bestehen, dazu führen, dass sich gewissermaßen hinter dem Rücken der Akteure bestimmte Verhältnisse, Dynamiken und Hierarchien systematisch reproduzieren. Ein wichtiger Beitrag von Marx besteht also darin, bestimmte Schwierigkeiten emanzipatorischer Perspektiven erkennbar zu machen, nämlich zum Beispiel, dass uns ohne entsprechende begriffliche Analysen gesellschaftliche Produktionsverhältnisse als Eigenschaften von Dingen, von vermeintlich gegebenen Faktoren oder als menschliche Natureigenschaften erscheinen. Diese Möglichkeit der kritischen Interpretation, die Marx eben durch seine Rekonstruktion der kapitalistischen Produktionsweise eröffnet, sind ausgesprochen wichtig, denn sie bringen eine Dimension des Sozialen in den Blick, die globale Abhängigkeiten in Form gewaltsamer Zwänge hervorbringt und die sich zugleich eben in spezifischer Weise in einer Erscheinung als versachlichter Zusammenhang darstellt und damit sich verändernden Zugriffen auch systematisch entzieht, wenn man sich eben nicht dieser begrifflichen Visualisierung bedienen kann, um die als Zusammenhang erkennbar zu machen. Ich gehe jetzt in meinem zweiten Punkt darauf ein, welchen Beitrag die marxische Analyse leistet, um eben spezifische Probleme der Subjektivierung in der kapitalistischen Produktionsweise zu benennen. Also das ist eher so eine Skizze. Was bietet er uns da an? Mit der marxischen Analyse lässt sich meines Erachtens erfassen, inwiefern das Subjekt in der kapitalistischen Moderne herausgefordert ist, in historisch singulärer Weise autonom und souverän zu sein, nämlich als privater Warenbesitzer. Dieser Warenbesitzer hat sich in der Gegenwart zu einem unternehmerischen Selbst weiterentwickelt, wie an Foucault anschließende Analysen dann auch jetzt sehr stark hervorheben. Dieses Subjekt begreift seine Welt als Ansammlung von Bedingungen und Objekten, die ihm eben äußerlich sind und derer es sich bedienen kann oder muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und als unternehmerisches Selbst muss er dabei auch zunehmend seine eigene Körperlichkeit, seine Anlagen und Fähigkeiten als zu optimierende Ressourcen begreifen und einsetzen. Im Hinblick auf unsere Sozialität bedeutet dies, dass wir uns als Warenbesitzer und Käufer begegnen, die frei über Angebot und Nachfrage in Tauschverhältnissen miteinander treten. Und unser gesellschaftlicher Zusammenhang mit anderen Subjekten geht daher erstmal aus einer Position der Isoliertheit und Selbstbezüglichkeit hervor. Wir sind erstmal isolierte Einzelne und treten dann in Austausch mit anderen. Wie es Klaus Ottomeier formuliert, ich zitiere, nur indem der einzelne Warenbesitzer sein privat egoistisches Tauschwertinteresse konsequent verfolgt, hat er Anschluss an die Gesellschaft. Nur über seine Privatheit und seinen Egoismus verwirklicht er seine Gesellschaftlichkeit. Warenbesitzer begegnen sich als Freie und Gleiche, sie tauschen freiwillig und entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und Zwecksetzungen gleichwertige Waren gegeneinander. Wie die Individuen zu Eigentümern ihrer Waren geworden sind, ist in diesem Austauschprozess nicht erkennbar und diese Frage stellt sich den Subjekten in der Regel auch gar nicht. Zeitdiagnostisch lässt sich feststellen, dass diese Selbstbezüglichkeit aus emanzipatorischen Perspektiven höchst problematisch ist. Wir sind sehr stark geneigt, auch Unzufriedenheiten und Missstände als Fragen individueller Veranlagung, Einstellung und Entscheidung zu begreifen. Und wenn wir uns dann das Recht herausnehmen, uns gegen bestimmte Wege oder Privilegien zu entscheiden, wenn ich also meinetwegen entscheide, dass mir das Zusammensein mit meiner Familie wichtiger ist als eine Karriere, dann sehen wir das vor allem als eine individuelle Entscheidung angesichts gegebener Optionen. Für diese individuelle Entscheidung fordern wir dann gesellschaftliche Toleranz ein. Also diese Entscheidung möge bitte als meine individuelle Entscheidung auch akzeptiert und toleriert werden. Was aber häufig verloren geht, beziehungsweise gar nicht in Erscheinung tritt, ist tatsächlich auch die Fantasie, dass die Bedingungen, die mich vor bestimmte, vielleicht auch unerträgliche Alternativen stellen, nicht als notwendig hingenommen werden müssen, dass es möglich sein könnte, in kollektiven Praktiken zu versuchen, diese Verhältnisse auch grundsätzlich anders zu gestalten. Und für einen solchen Blick auf die grundsätzliche kollektive Gestaltbarkeit der Bedingungen hat, wie ich meine, die Marx'sche Analyse ein entscheidendes Instrumentarium zu bieten. Und darüber hinaus bietet sie auch eine scharfe Kritik an der Form von Handlungsfähigkeit, die mit dem gängigen Fokus auf individuelle Entscheidungen impliziert ist. Nämlich die Analysen von Marx können deutlich machen, in welcher Weise in unseren Selbstverhältnissen Autonomie mit dem Recht und der Verantwortung des Subjekts verbunden ist, individuell nach eigenem Gutdünken über Privatbesitz und Humankapital zu verfügen. Marx kann argumentieren, dass in diesem Kontext Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung in erheblichem Maße über den Besitz an Geld vermittelt sind und indem er dann wiederum deutlich macht, dass dieses Geld als Repräsentant des gesellschaftlichen Reichtums zu verstehen ist, ermöglicht er eine spezifische Kritik an dieser Konfiguration von Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung. Diese Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung erscheinen nun als Privilegien. Sie beruhen darauf, dass das Subjekt individuell, also als Privatperson, über gesellschaftliche Ressourcen verfügt. Die Durchsetzung des privaten Zwecks erscheint, so schreibt Marx, als Menschenrecht des Privateigentums willkürlich, à son gré, ohne Beziehung auf andere Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren. Zitat Ende. Etwas zugespitzt ausgedrückt, individuelle Autonomie ist in diesem Sinn das Privileg, vermittels der Verfügung über Privatbesitz die eigene fundamentale Gesellschaftlichkeit zu verleugnen. Zugleich bringt die kapitalistische Produktionsweise aber hochkomplexe und versachlichte Abhängigkeitsverhältnisse hervor, die sich dem souveränen Zugriff dieses Subjekts in geradezu spektakulärer Weise entziehen. So müssen die autonomen Privateigentümer die Entscheidung darüber, wie sie ihre Ressourcen einsetzen, individuell treffen, ohne zu wissen, wie sich die anderen entscheiden werden. Und nicht nur das, sie stehen auch in vielseitigen Konkurrenzverhältnissen zu diesen anderen. Das Subjekt ist also darauf angewiesen, seinen Lebensunterhalt durch Tausch zu gewährleisten. Die Knappheit der Mittel zwingt dabei jeden Einzelnen in die objektive Konkurrenz mit anderen und dadurch erscheint die Mehrleistung des einen immer als Minderleistung des anderen und damit als dessen tendenzielle Ausgrenzung aus dem existenziellen notwendigen Tauschverhältnis. Um noch einmal Klaus Ottomeier zu bemühen, obwohl die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse sich also als eine ganz unpersönlich überpersönliche Sache entwickeln, schlagen sie sich im zwischenmenschlichen Verhalten der Individuen nieder. Die Individuen sind, soweit sie im Rahmen ökonomischer Konkurrenzbeziehungen aufeinanderstoßen, gezwungen, den jeweils anderen an seiner Tauschwertrealisierung, am Gelingen seines Tauschakts zu hindern, ihn auszustechen und zu schädigen, sodass er auf der Strecke bleibt. Zitat Ende. Ohne auf ein universelles Dominanzstreben zu rekurrieren oder auf eine anthropologische begründete Wettbewerbsneigung, ist ja gerne dann auch in Diskussion, so ist der Mensch nun mal, er ist halt einfach Konkurrenz oder er ist nun einmal auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Darauf muss in diesem Kontext also gar nicht rekurriert werden, auf solche anthropologisch begründeten Annahmen. Und dennoch lassen sich, oder gerade deswegen lassen sich, strukturelle Bedingungen benennen, die kooperatives Handeln systematisch beeinträchtigen oder gar verhindern. Und ich denke, das ist aus einer emanzipatorischen Perspektive jeglicher Art natürlich entscheidend, dass wir da Bedingungen benennen können, die auch Kooperation und Gemeinschaftlichkeit systematisch auch verhindern, die uns systematisch als Einzelne uns einander gegenüberstellen. Es ist jetzt, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen mehr auf die feministische Fragestellung. Es ist jetzt vielleicht, also gerade in einem Vortrag, der im Titel eine feministische und ich jetzt in der, vielleicht weiter auch sagen würde, eine queerfeministische Lektüre verspricht, es ist vielleicht irritierend, dass ich in dieser kurzen Darstellung der Form von Subjektivität in kapitalistischen Verhältnissen erstmal recht unverblümt so die männliche Form benutzt habe, ne? Der Warenbesitzer, er muss und so. Ich stehe vor dem Problem, dass auf der analytischen Ebene, auf der ich hier im Anschluss an Marx argumentiere, dieses Subjekt erstmal darüber bestimmt wird, dass es nur durch systematische Ausschlüsse bestimmter Aspekte seiner individuellen Existenz bestehen kann, also durch Ausschlüsse bestimmter Momente seiner Körperlichkeit, seiner Abhängigkeiten, dass es eben insofern als ein selbstbezügliches, isoliertes Subjekt nur besteht. Und hier habe ich das sprachliche Problem, dass mir keine geschlechtslose Benennung zur Verfügung steht und dadurch schon eine Vergeschlechtlichung ins Spiel kommt, nämlich, dass dieses Subjekt ein männliches Subjekt ist. Und das ist in gewisser Weise auch, denke ich, sinnvoll und in einem historischen Kontext auch wichtig, das so zu benennen. Aber damit kommt eine Vergeschlechtlichung ins Spiel, die gerade nicht selbstverständlich ist, sondern eine Frage weiterer historischer Analysen eher ist. Was sich mit Marx festhalten lässt, ist, dass das autonome Subjekt namens Warenbesitzer seine Abhängigkeiten verleugnen kann und muss, indem es sie an andere das Subjekt sie an andere delegiert. Und dieser Punkt verweist dann aber auf eine spezifische Grenze der Marxischen Analyse, die nicht zuletzt eben Feministinnen seit langem kritisieren, nämlich dass mit dieser Analyse sich zwar bestimmte systematische Ausblendungen benennen lassen, diese Analysen aber keine Antwort darauf bieten, wie diese Ausblendungen in ihrer materiellen Gestalt tatsächlich aussehen. Also die Figur des Warenbesitzers ist zwar männlich und die ausgeblendeten Bereiche sind weiblich, aber diese Vergeschlechtlichung liegt nicht in der Natur der Körper und der Arbeitsteilung in der Fortpflanzung begründet, sondern ist in ihrer Binarität und körperlichen Einschreibung äußerst analysebedürftig. Also da fängt die Erklärung erstmal überhaupt eine weitere Notwendigkeit der Erklärung erstmal an, um zu erfassen, warum ist es denn so, dass eben bestimmte Ausblendungen im Kapitalismus eher die weiblichen Bereiche sind. Die Marxische Strukturkonzeption macht in dieser Hinsicht nur Aussagen über abstrakte Bedingungen der Möglichkeit. Sie macht keine Aussagen über konkrete vergeschlechtlichte Subjekte und deren Handeln. Das heißt, subjekttheoretisch ist meines Erachtens damit eine Grenze dieser Erkenntnisperspektive benannt und nicht eine Lücke. Und das verweist dann wiederum auf die Notwendigkeit anderer analytischer Ebenen. Und damit komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, nämlich der Grenze der Marxischen Analyse und der Frage, inwiefern hier andere Dimensionen ins Spiel gebracht werden müssen oder können. Das System der kapitalistischen Produktionsweise und die von diesem System hervorgebrachten Subjektivierungsweisen haben auf der Ebene konkreter Gesellschaftsformationen bestimmte Voraussetzungen, die von der Analyse dieses Systems aber nicht erfasst werden können. Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise entsteht eine historisch neue strukturelle Problemlage, die sich als Ignoranz des Kapitals gegenüber den eigenen Existenzbedingungen charakterisieren lässt oder kurz beschreiben lässt. Das heißt, die lebendige Arbeitskraft wird zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses gebraucht, aber die Sicherstellung der individuellen Reproduktion dieser Arbeitskraft wird aus dem Kapitalverhältnis ausgelagert. Marx schreibt, die Arbeitskraft geht als Ingredienz in den Produktionsprozess ein. Wo sie herkommt, wie sie zu dieser Ingredienz wird, ist in dem Fall nicht weiter Problem des Produktionsprozesses. Im Kapitalismus werden letztendlich auch nur die gesellschaftlichen Bereiche wirtschaftlich relevant, die sich als Anlagesphäre für Kapital eignen. Das heißt also, dass sehr interaktionsintensive und schwer rationalisierbare Tätigkeiten wie zum Beispiel Pflege und Erziehung in großen Teilen der Privatheit überantwortet werden. Die berühmte Trennung von öffentlich und privat, von Erwerbsarbeit und Hausarbeit und die mit diesen Trennungen verbundene vergeschlechtlichte Arbeitsteilung können dann wiederum als eine konkrete gesellschaftliche Lösung dieser strukturellen Problemlage gesehen werden. Das heißt, eine strukturell bedingte Zerrissenheit des Sozialen wird dadurch konkret lebbar, dass sie mit Männlichkeit und Weiblichkeit verknüpft und konfiguriert ist und über die quasi natürliche Ergänzung von Mann und Frau in der heterosexuellen Paarkonstellation gekittet wird. Das ist aber historisch, das geht jetzt nicht aus den kapitalistischen Notwendigkeiten hervor. Es ist nicht davon auszugehen, dass die strukturelle Ignoranz der kapitalistischen Produktionsweise gegenüber ihren eigenen Produktionsbedingungen notwendigerweise genau diese uns bekannte Vergeschlechtlichung hervorbringt. Sondern es ist eher sinnvollerweise als eine historisch kontingente Lösung zu begreifen und dann eben auch zu fragen, inwiefern in diese historisch kontingente Lösung weitere Bedingungen eingehen, die nicht notwendig mit den Strukturen des Kapitalismus verknüpft sind, auf einer logischen Ebene, auf einer theoretischen Ebene nicht notwendig damit verknüpft sind. Die marxische Analyse ermöglicht, bestimmte Aussagen über die kapitalismusspezifische Form des Subjekts und seine Handlungsfähigkeit, was sie nicht ermöglicht, sind Aussagen über die symbolisch konstituierte Identität oder über die Bedürfnisse der Subjekte. Und hier kommen andere Strukturzusammenhänge oder andere Dimensionen ins Spiel. So lässt sich zum Beispiel eben mit Judith Butler die Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit als eine weitere wichtige strukturelle Dimension der Gesellschaftsanalyse benennen. Mit dem Begriff der heterosexuellen Matrix erfasst Butler eine ganz bestimmte Figuration der symbolischen Ordnung, über die eben reguliert wird, dass die soziale Erkennbarkeit und damit zugleich auch die Lebensfähigkeit von Subjekten an eine Geschlechtsidentität gebunden ist. Das heißt, Subjekte müssen entweder als Mann oder als Frau erkennbar werden, sich zu erkennen geben, anerkannt werden, um als normale und kompetente Subjekte erkannt und anerkannt zu werden. Diese Geschlechtsidentität ist für Butler aber nicht in einer inneren Substanz und Körperlichkeit des Individuums begründet und auch nicht in einer Naturnotwendigkeit der Zeugung. Vielmehr ist nach ihr auch die Wahrnehmung der Körper in diesem binären Muster als eben entweder männliche oder weibliche Geschlechtskörper selbst eine Hervorbringung dieser symbolischen Matrix. Also wir lesen das nicht aus der Natur heraus, sondern wir lesen quasi diese Zweiwertigkeit in die Natur hinein. Die symbolische Matrix, also die heterosexuelle Matrix, stellt ein Raster zur Verfügung sozusagen, das eine bestimmte Verbindung zwischen körperlichem Geschlecht, sozialem Geschlecht und Begehren herstellt und diese Kopplung zugleich naturalisiert. Das sexuelle Begehren richtet sich dann als heterosexuelles Begehren auf das jeweils andere Geschlecht und lässt sich daher aus dem sozialen Geschlecht ablesen, das wiederum auf dem körperlichen Geschlecht beruht. Und so entsteht ein innerer Verweisungszusammenhang, der eine vermeintliche Naturgegebenheit noch dadurch erhält, dass es eine weitere Verknüpfung gibt, nämlich von Begehren, Sexualität und Fortpflanzung. Und in diesem letzten Rekurs auf die Fortpflanzung, das ist auch in Diskussionen immer wieder ganz, ganz klar, letztendlich in dem Rekurs auf die Fortpflanzung, also damit irgendwie das funktioniert, muss es ja irgendwie Männer und Frauen geben. Mit dieser Rekonstruktion der heterosexuellen Matrix als historische Strukturbedingung der zweigeschlechtlichen Ordnung kann Butler eine Antwort auf die Frage geben, warum Subjekte Männer und Frauen sind, ohne dabei davon ausgehen zu müssen, dass dies in einer ahistorischen oder natürlichen Körperlichkeit begründet ist. Und dies schließt wiederum an die These von Gisela Bock und Barbara Duden an, dass die Trennung von Haus- und Erwerbsarbeit nicht eine historisch besondere Anordnung von an sich ahistorischen oder natürlichen Praxen ist. Also die These, dass Hausarbeit, wie wir sie heute kennen, eine Erfindung des Kapitalismus ist, ist die These von Bock und Duden. Diese in dieser Formulierung noch etwas einseitig und linear klingende Annahme, also dass der Kapitalismus dieses vergeschlechtlichte Tätigkeitsfeld der Hausarbeit hervorgebracht hat, diesen einseitigen Klang, der lässt sich im Anschluss an Butler, denke ich, differenzierter und erweiterter denken. Also nur mit dem Rückgriff auf eine historische Ordnung der Geschlechter ist diese binäre Vergeschlechtlichung überhaupt zu erklären. Und um dann genauer zu erfassen, wie die Ordnung der Geschlechter im Zuge der kapitalismusspezifischen Spaltung des Sozialen in einer bestimmten Verknüpfung mit spezifischen Selbstverhältnissen und Subjektivierungsweisen eine neue Gestalt erhält, sind dann beispielsweise auch Foucaults Analysen und Untersuchungen sehr hilfreich. Denn Foucault legt dar, dass das moderne abendländische Subjekt eine bestimmte historische Form ist, mit der eine spezielle Vorstellung darüber verbunden ist, was der Mensch ist. Und diese Vorstellung vom Menschen ist demzufolge eine historische Existenzweise, also ist eine Figur, sagt Foucault, der Mensch, eine historische Existenzweise, die sich in spezifischen gesellschaftlichen Phänomenen, Institutionen und Praktiken materialisiert. Und auf diese Weise entstehen ganz bestimmte Qualitäten dessen, was überhaupt als Leben, als lebenswert, als lebensnotwendig erscheint. Das heißt, der Mensch, der Moderne, ist laut Foucault konstituierte sich als freies und autonomes Subjekt, und insofern schließt Foucault da auch an die marxische Analyse an. Frei von Bindungen traditioneller Autoritäten wird er nicht durch seinen Stand oder dergleichen bestimmt, sondern er ist eben aufgefordert, sich als authentisches Wesen mit innerer Tiefe zu begreifen und diese Tiefe zum Ausdruck zu bringen und von anderen anerkennen zu lassen. Diese innere Tiefe gilt es mit geeigneten Praktiken zu formen, zu entwickeln und zu fördern. Und das ist im Übergang der Moderne zum Beispiel mit der Entwicklung der Vorstellung verbunden, dass es eine Lebensphase der Kindheit gibt, die sich deutlich vom Erwachsensein unterscheidet und die eben sehr stark auch der Formung und Formierung dieser Innerlichkeit gewidmet ist. Und dadurch können wiederum überhaupt erst bestimmte sozialisatorische Praktiken und Institutionen entstehen, die die besondere Pflege und vor allem auch pädagogische und erzieherische Zuwendung für junge Menschen sicherstellen. Das heißt, bestimmte Praktiken, die jetzt in den Bereich von Pflege, Erziehung, Hausarbeit auch im weitesten Sinne fallen, sind eben Praktiken, die durchaus sehr erklärungsbedürftig sind und als solche auch nicht einfach da sind und vom Kapitalismus als solche abgespalten werden, sondern einer weiteren Analyse und Erklärung auch bedürfen. Mit diesen Verweisen auf Butler und Foucault will ich hier skizzieren, wie mit verschiedenen Analyseperspektiven unterschiedliche Dimensionen des Sozialen in den Blick genommen werden können. Und ich denke, das ist wichtig, um erfassen zu können, inwiefern Subjekt und Individualität in die Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise eingebunden sind. Der Wille und die Vernunft des Subjekts können mit Marx in einer wesentlichen Hinsicht als Anpassung an den fremdbestimmten Produktionsprozess erkannt werden. Und auch außerhalb des Produktionsprozesses wirkt diese Vernunft und stellt eben die Entfaltung der persönlichen Individualität unter die Maßgabe der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Die Autonomie des Subjekts ist also maßgeblich durch die Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise und ihren Bedarf an freien, qualifizierten und disziplinierten Arbeitskräften konfiguriert. Und damit macht Marx eine bestimmte Formierung der Subjekte als Arbeitskräfte erkennbar und lässt damit auch eine wesentliche Dimension erkennen, über die ein spezifischer Bezug zu Körperlichkeit, Fähigkeiten und Bedürfnissen konstituiert wird. Was sich mit dieser Analyse aber nicht beantworten lässt, ist die Frage, welche Qualitäten von Körperlichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen die Arbeitskräfte aufweisen. Das von Marx erkennbar gemachte Subjekt des Arbeiters sollte also nicht als Synonym für den Menschen verstanden werden, sondern als eine historische Form. Und zwar eine Form, über die eine unverfügbare Heterogenität in das System der kapitalistischen Produktionsweise eingebunden wird. Dass diese unverfügbare Heterogenität aber dann nicht einfach über vermeintlich selbstverständliche Annahmen über Geschlechter, über Körper, über Bedürfnisse in die marxische Analyse eingefügt werden sollte, machen nicht zuletzt, denke ich, feministische und vor allen Dingen queerfeministische Analysen im Anschluss an Butler und Foucault sehr deutlich. Die gesellschaftskritische Leistung der marxischen Formanalyse besteht darin, einen bestimmten Imperativ erkennbar zu machen, dem die konkreten Materialisierungen von Körperlichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen unterworfen sind, nämlich den Imperativ der Verwertung, die Produktion von Gebrauchswerten, die spezifische Qualität von Materialität, von bestimmten Stofflichkeiten ist nicht der bestimmende Zweck dieser Produktion, sondern ein Mittel zur Produktion von Mehrwert. Die Abhängigkeiten und Sorgebedürfnisse der Subjekte erscheinen dann in diesem Kontext vor allem als individuelle Probleme, die in den Bereich der individuellen Verantwortung gehören. Die Absicherung der Sorgebedürfnisse der Arbeitskraft als freies Rechts- und Wirtschaftssubjekt geschieht historisch durch die Auslagerung oder Delegation seiner Abhängigkeiten an andere, die dann nie selber in gleicher Weise diesen autonomen Subjektstatus erlangen können. Diese Delegation ist historisch eben an Frauen oder an rassistisch konnotierte andere. Sie kann eben über heteronormativ vergeschlechtliche Familienstrukturen konfiguriert werden, diese Delegation. Sie kann über staatlich subventionierte Einrichtungen gewährleistet werden. Sie kann über bezahlte Dienste ausgelagert werden oder sie kann eine Mischung aus diesen Formen sein oder auch was ganz anderes. über diese unterschiedlichen Formen werden Sorgebedürfnisse und Abhängigkeiten, und das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, dann in jeweils spezifischen Weisen formiert. So ist es beispielsweise was anderes, ob das Kochen von Essen ist nicht einfach eine Tätigkeit, sondern es ist was anderes, wenn es als Liebesdienst in der Familie geleistet wird oder ob es, wenn es als freundschaftlich geteilte Aufgabe organisiert ist, wenn es von professionellen KöchInnen als Erwerbsarbeit geleistet wird oder ob eine bezahlte Haushaltskraft in einem Privathaushalt das tut. Das ist dann jeweils eine unterschiedliche Tätigkeit. Das heißt also, dass die Auslagerung und Formierung von Abhängigkeiten und Sorgebedürfnissen eine zentrale Schnittstelle darstellt, an der zu der kapitalismus-spezifischen Auslagerung und Abwertung von Sorgetätigkeiten weitere analytische Dimensionen ins Spiel kommen. Die versachlichte Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ist in der gesellschaftlichen Wirklichkeit von anderen, also rassistischen, sexistischen, kolonialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen konstitutiv durchzogen. Und das ist an dieser Stelle, denke ich, ist das wichtig, das dann miteinander ins Verhältnis zu setzen. Marx bestimmt den kapitalistischen Produktionsprozess als Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess und kann dadurch eine bestimmte Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit begründen, die sich nicht auf normative Annahmen über vorgängige Bedürfnisse von Menschen bezieht, sondern eben durch den Imperativ der Verwertung gegeben ist. Das heißt, in der kapitalistischen Produktionsweise ist die Bestimmung von Arbeit als produktive Arbeit darauf verengt, dass diese Arbeit Mehrwert produziert. Marx zu zitieren, die kapitalistische Produktion ist nicht nur Produktion von Ware, sie ist wesentlich Produktion von Mehrwert. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient. Das Ende. Das heißt also, jede Arbeit, die nicht in diesem Sinne verwertbar ist, unterliegt systematischer Abwertung, egal wer sie macht oder mit welchen moralischen Werten oder Idealen sie wiederum dann aufgeladen wird. Mit den abstrakten Begriffen der Kapitalismusanalyse lässt sich also ein Zusammenhang benennen, der in unserer historischen Gegenwart unsere Abhängigkeiten in globalem Maßstab in Gewalt- und Ungleichheitsverhältnissen strukturiert und hierarchische Verhältnisse zwischen einzelnen Tätigkeiten und Lebensbereichen hervorbringt. Zugleich lässt sich mit den Begriffen der Kapitalismusanalyse aber eben genau die Vielfältigkeit der Regulierung und Materialisierung dieser Abhängigkeitsverhältnisse und die damit verbundenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse eben nicht im Einzelnen erfassen. Die von Marx analysierten Verhältnisse können in diesem Sinne als ein Bezugspunkt kollektiver Gestaltung gesehen werden. Sie können als systematische Begrenzung und Verhinderung von Kooperation und Fürsorge thematisiert werden. Und in diesem Sinne kann ein über Differenzen hinweg geteiltes Interesse auch an der Transformation dieser Verhältnisse erkennbar und thematisierbar werden. Dieses gemeinsame Interesse an einer Transformation ungleicher und gewaltsamer Verhältnisse stellt aber eben keine Gemeinsamkeit im Hinblick auf die Ziele her, die es durch eine solche Transformation zu verwirklichen gilt. Wie ein nicht-kapitalistisches soziales Zusammenleben gestaltet werden könnte, welche Werte Geltung haben sollten, welche Selbstverhältnisse und Subjektivierungsweisen anzustreben sind, welche Sorgebedürfnisse in welcher Weise gewährleistet werden sollten, lässt sich aus dieser Kritik nicht ableiten. Marx stellt uns also die begriffliche Visualisierung einer abstrakten Gemeinsamkeit zur Verfügung. Und davon ausgehend geht es allerdings immer wieder darum, auf der Grundlage dieser abstrakten Gemeinsamkeit, also gemeinsamer Behinderungen, würde ich sagen, und auf der Grundlage dieser Sicht auf gemeinsame Behinderungen geht oder Verhinderungen geht es immer wieder darum, Einigkeiten und Bündnisse zu erfinden. Und dass für diese Erfindungsarbeit Annahmen über vermeintlich natürliche Bedürfnisse des Menschen oder über universelle Notwendigkeiten der biologischen Reproduktion oder über bestimmte Identitäten keinen sinnvollen Bezugspunkt darstellen, ist dann wiederum nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag queer-feministischer Theorien und Interventionen. Und ich denke, da an diesem Punkt werden dann wieder bestimmte Selbstverständlichkeiten durchbrochen, wo man sagen muss, da müssen... Also wenn man sagt, im Kapitalismus werden bestimmte Bereiche abgewertet, ausgelagert, abgespalten, ist immer noch lange nicht die Frage beantwortet, was das denn für Bereiche sind und welche Notwendigkeiten dort eigentlich überhaupt zu erkennen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank.